Es standen sich nur zwei wenig verschiedene Formen des alten atlantischen Priesterstaates gegenüber. Nach den Mitteilungen der mit Cortes eingedrungenen Mönche brauchten diese nur die Tempel von Blut- und Götzenbildern zu reinigen, zu Kirchen umzuweihen und mit Marien- und Heiligenbildern zu versehen, und die Christianisierung war fertig. Eine Reihe von Priesterstaaten der alten Kulturwelt, Sumerien, Meru, Indien, Tibet, Juda und das Priesterkönigtum der Hethiter, sind wohl nach dem Muster des atlantischen Priesterstaates gebildet. Die bei der Eroberung von Amerika aufgefundenen Priesterstaaten waren zweifellos Nachbildungen des atlantischen Priesterstaates. So war der Herrscher des Shipka-Reiches ein Priesterkönig. Auch bei den Sumeriern gab es Priesterkönige, Patest genannt. Nach den Zapoteken musste der König in einem groben Gewand barfuß und mit gesenkten Blicken vor dem Oberpriester erscheinen, wie Kaiser Heinrich IV. Vor dem Papste in Canossa. Auch in Ägypten und anderwärts war der König nur ein Werkzeug des Papstes. Ähnliche Machtträume verfolgten die römisch-katholischen Päpste von jeher. Denn die Idee des atlantischen Priesterstaates verlangte, dass alle Welt dem Papst untertan sei, dass keine Macht neben ihm stehe, weil er das Reich Gottes auf Erden vertrete. Wenn Kaiser Heinrich IV. Und die Hohen Staufen gegen das Papsttum zu kämpfen hatten, so stritten sie gegen die überwältigende Macht des mumifizierten atlantischen Priester- und Räuberstaates und seine Trugideen. Um die Idee der Weltherrschaft des atlantischen Gottesstaates auf Erden durchzuführen, mussten Loki und die übrigen Vertreter des Papismus den Massen schmeicheln, musste die demokratische Idee von der Gleichheit aller Menschen und von der Freiheit derselben verkünden. Um die niederen Massen zur Revolution gegen die Arierherrschaft und zur Ausrottung der Aias aufzupeitschen, streute der atlantische Papismus und seine zwei Hauptvertreter in der Gegenwart, Rom und Jerusalem, die Idee des Kommunismus unter das Volk. Besondere Vertreter des Kommunismus sind die Jesuiten, die damit die große Masse für die Idee des päpstlichen Weltreiches gewinnen wollen. Ihr grauenhaftes Programm wurde durch den italienischen Minister Gioberti, einem ehemaligen Jesuiten, enthüllt. Siehe Gioberti, die Jesuiten der Neuzeit, bei Eger 1909. In dem bayerischen Kommunistenaufstand 1818-19 war mehr als ein Jesuitengeist neben Toller und Landauer tätig, und die bayerische Regierung weiß, dass nicht nur jüdische, sondern auch klerikal-ultramontane Geldgeber dahinter steckten. Die atlantische Idee des Priesterstaates ist international, führt notwendigerweise zum Internationalismus und ist vollständig unvereinbar mit nationalen und rassischen Belangen. Noch immer war daher der atlantische Papismus der Todfeind der nationalen Staaten, in Sonderheit der arischen. Da er als Parasit nur im Rassenchaos leben kann, so muss er naturgemäß bestrebt sein, die ihm gefährliche, geistig hochstehende arische Rasse um jeden Preis zu vernichten, arische Reinzucht zu verhindern und die Rassenmischung zu fördern. Er predigt daher die wissenschaftlich unhaltbare Lehre von der Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, fördert die Verheiratung der Germanen mit Negern und niederrassigem Gesindel, bevorzugt überall in Europa gegenüber den Ariern die niederen Rassen und nimmt den Deutschen in niederrassiger Umgebung die Sprache weg, um sie in jener untergehen zu lassen. Folgerichtig gestattete daher Rom auf dem dritten Trienter Konzil die Ehen der Germanen mit Negern und anderen Untieren. Aus dem gleichen Bestreben heraus setzten Rom und Juda in dem von Jesuiten und Juden beherrschten Frankreich die Besetzung des Rheingebietes mit schwarzen Tiermenschen durch. Es soll dort anstelle des arischen Grundstockes der deutschen Bevölkerung ein kraftloses, entartetes Mestizengesindel entstehen, das sich willig dem atlantischen Priesterstaat unterordnet. Das deutsche Volk soll planmäßig zur völligen Entartung gebracht werden, wie das römische und französische. Dadurch, dass recht viel dunkles Blut in die nordischen Völker kommt, werden sie am sichersten durch die Gewalt der Kirche des atlantischen Papismus gebracht. Siehe Otto Hauser, Die Germanen in Europa, Dresden, Heimat und Weltverlag. Ein furchtbares Verbrechen an unserem deutschen Volk, das kaum durch Gebete allein jemals gesühnt werden kann. Rom zeigt seine Hinneigung zum Niederrassentum schon äußerlich dadurch, dass es dessen Lieblingsfarbe Rot, die Farbe des internationalen atlantischen Priesterstaates, des internationalen Judentums, der Freimaurerei und der Internationale in seinen Fahnen aufweist. Die Wesenseinheit der genannten findet der Leser klar dargelegt bei Hans Lienhardt, ein Riesenverbrechen am deutschen Volke und so weiter. Großdeutscher Verlag in Weißburg in Bayern, man kann die dort erbrachten Nachweise nur mit Grauen und Entsetzen lesen. Der atlantische Papismus gleicht einem ungeheuren, fürchterlichen, blutgierigen Polypen, der mit seinen Fangarmen alle Völker umschlingt und ihnen mit seinen Saugnäpfen das Herzblut aussaugt. Jedes Volk, das in den Bereich seiner Fangarme gerät, wird von ihm zugrunde gerichtet. Noch immer waren nach dem Zeugnis der Geschichte Klerikalismus und Judentum das Unglück der arischen Völker. Wohl fanden sich in dem vom atlantischen Papismus umklammerten Völker Menschen arischen Geblüts, die sich gegen die Vergewaltigung des Geistes durch das verruchte atlantische System aufbäumten. Sie wollten Retter ihres Volkes werden, mussten aber das Wagnis, dem Volke die Wahrheit zu sagen und den greulichen Betrug aufzudecken, der ihre Volksgenossen in Unglück stürzte, mit dem Leben bezahlen. Unzählige Male erfüllte sich Goethes Wort in Faust: Die wenigen, die was davon erkannt, die töricht genug ihr volles Herz nicht warten, dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von je gekreuzigt und verbrannt. Unzählige Opfer arischen Geblüts hat der atlantische Papismus auf dem Gewissen. Seine Geschichte ist mit Blut und Feuer geschrieben. In Jesus bäumte sich der arische Geist gegen die Vergewaltigung des arischen Volkes durch das atlantische Heidentum auf, und weil sein Wirken dem papistischen System den Untergang gebracht hätte, musste er sterben. Von den anderen zahllosen Opfern der Idee des Priesterstaates seien genannt Savonarola, Giordano Bruno, die Waldenser, die Albigenser, Huss und Hieronymus, die Hugenotten in Frankreich, die Protestanten in Österreich und so weiter. Mehr als 1 Million der besten Germanen wurden durch päpstliche Hexen- und Ketzergerichte vom Leben zum Tod befördert. Millionen Existenzen wirtschaftlich vernichtet, angeblich zur höheren Ehre Gottes. In Wirklichkeit zur Erhaltung der Macht des atlantischen Papsttums. Der ehemalige Jesuit Graf von Hönsbrüch kommt am Schlusse seines Werkes »Das Papsttum in seiner sozialkulturellen Wirksamkeit« Leipzig 1904 zu dem Urteil: »Es ist eine unbestreitbare geschichtliche Tatsache. Die Päpste haben jahrhundertelang an der Spitze eines Mord- und Blutsystems gestanden, das mehr Menschenleben geschlachtet, mehr kulturelle und soziale Verwüstung angerichtet hat als irgendein Krieg, als irgendeine Seuche. Im Namen Gottes und im Namen Christi.«